In der beruflichen Kommunikation nutze ich natürlich E-Mail. Ich komme da auf den etwas traurigen Stand von ungefähr 100 E-Mails am Tag, die ich erhalte und bearbeite. Unsere Familie ist permanent miteinander verbunden. Das finde ich sehr angenehm. Die meiste Zeit, wenn die Kinder unterwegs sind und ich weiß, die haben Handy dabei, fühle ich mich wohler. Ja, es ist einfacher, sich auszutauschen und von den Leuten zu erfahren, was sie so machen und es selbst zu erzählen, was man gerade so treibt. In der privaten Kommunikation nutze ich teilweise natürlich auch E-Mail, aber auch zum Beispiel Instant Messenger, also kleine Programme, die von Computer zu Computer Kurznachrichten schicken können, wie zum Beispiel so SMS-Nachrichten, die man vom Handy kennt. Es erleichtert mir die Arbeit. Die Möglichkeit, permanent zu recherchieren und permanent mit Kollegen zu kommunizieren, vereinfacht das Forschen und Schreiben enorm. Ich habe aber auch nie richtig Feierabend. Das Einzige ist vielleicht immer erreichbar sein zu müssen. Also, dass man das Gefühl hat, man muss jemandem antworten, wenn er einem geschrieben hat. Man hat halt das Gefühl, weil man online ist, müsste man jetzt auch darauf reagieren. Es ist fast, als würde man sich gegenüber sitzen und dann nicht darauf reagieren. Es ist einfacher, sich zu verabreden oder irgendwie Gruppenveranstaltungen zu planen, irgendeine Party oder so, aber jetzt besser nicht. Also, mir würde jetzt nichts fehlen, wenn ich es nicht hätte. Es würde trotzdem auch mit Telefonieren gehen. Und ich hänge in mehreren Chatkanälen, also virtuellen Räumen, wo man dann mit verschiedenen Gruppen von Menschen sich semi-öffentlich unterhalten kann. Hallo? Im 13. Jahrhundert überbrachten die mongolischen Meldereiter ihre Botschaften oft in Reimform, damit der Inhalt der Nachrichten über die tagelangen Ritte durchs Reich nicht verloren ginge. Im 18. Jahrhundert musste man 2 Wochen warten, bis man in Amsterdam den Brief bekam, den ein Freund in Venedig abgeschickt hatte. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in Deutschland die ersten Telegrafendienste eingerichtet. An ausgewählten Orten war es von da an möglich, Nachrichten in dem Augenblick zu empfangen, an dem sie anderswo verschickt wurden. 1956 wurde das erste transatlantische Telefonkabel von Schottland nach Neufundland verlegt. Damit wurde zwischen Europa und Nordamerika erstmals Telefonverkehr im großen Stil möglich. Heute besitzen 9 von 10 Deutschen ein Handy. 4 von 10 sogar ein Smartphone, das noch so viel mehr kann als telefonieren. E-Mail, Messaging, Chat, sogar per Video. Facebook, Twitter, Tumblr. Nach einer Untersuchung der Universität Bonn unter Studenten benutzen diese ihr Smartphone 135 Mal am Tag. Bei einem Wachzeitraum von 16 Stunden bedeutet das, dass das Smartphone alle 7,5 Minuten eingeschaltet wird. Nur beamen wäre schöner. Nur beamen wäre schöner. Wie sich unser Kommunikationsverhalten über die vergangenen 150 Jahre verändert hat. I put a spell on you. Feature von Oliver Buschek. Because you're mine. Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Ich mache eine Sendung über Kommunikation und ich sehe, wie Sie hier im Biergarten sitzen und schwer beschäftigt sind mit dem Smartphone. Darf ich Sie ganz indiskret fragen, was Sie gerade tun? Ich habe gerade meine Mails gecheckt. Und ist was dabei? Nö, natürlich nicht. Aber meine Freundin ist gerade auf die Toilette gegangen und das ist dann so ein automatischer Griff. Was mache ich jetzt dabei? Nehme ich mein Handy und guck mal. Wo kommt das her? Das ist ja nicht die Einzige. Nein, das frage ich mich auch ganz oft. Was habe ich früher getan in solchen Situationen? Aber es ist so ein Zeitüberbrücken, Verlegenheit. Kaum ist man alleine, Handy rausziehen. Wartet mal auf den Bus, Handy rausziehen. Was erwarten Sie denn, was da kommen könnte jetzt an E-Mails? Gibt es eine, auf die Sie warten? Nee, überhaupt nicht. Das war jetzt irgendeine Werbung wieder mal. Meistens kommt nur Werbung. Das ist eher nur einfach, um irgendwie eine vielleicht unangenehme Situation zu überbrücken. Alleine im Biergarten am Tisch sitzen ist unangenehm. Ja, irgendwie schon, glaube ich, ja. Allein in der U-Bahn sitzen und womöglich mit dem Blick auf andere Blicke treffen, die man nicht will, auch unangenehm. Ja, ich weiß auch nicht genau, aber irgendwie könnte schon sein, in die Richtung gehen, da. Ich höre fast immer dann auch Hörspiel mittlerweile, wenn ich mit der U-Bahn fahre. Aber es könnte ja auch eine unangenehme E-Mail kommen. Stimmt. Das ist dann blöd, ja. What's up? Island! Yeah! Meine Deutung im Moment ist irgendwie die, dass Menschen sowas wie ein Resonanzverlangen haben, von dem wir noch gar nicht so richtig viel wissen. Hartmut Rosa, Professor für Soziologie an der Universität Jena. Wir wissen in letzter Zeit sehr viel mehr über unser Anerkennungsbedürfnis. Menschen haben wirklich ein ganz großes Bedürfnis danach, von anderen Menschen wertgeschätzt, geliebt und anerkannt zu werden. Aber ich glaube, dass das noch tiefer geht und umfassender ist. Wir wollen in einer Antwortbeziehung zur Welt stehen. Und diese Antwortbeziehung hat immer zwei Seiten. Da muss es doch etwas geben, was mich berührt, was mir was bedeutet, was mich ergreift geradezu. Also etwas, was mich in Bewegung setzt. Aber auch umgekehrt, ich muss doch da was erreichen, was bewegen können, eine Spur hinterlassen. Und so gibt es dann verzweifelt das Verlangen danach, irgendwas im Netz zu posten zum Beispiel und dann Reaktionen zu erleben, also Likes zum Beispiel, ja, eine gefällt mir Reaktion oder Kommentare oder auch das Sammeln von mehr Freunden. Ich glaube, da geht es immer darum, das Gefühl zu haben, dass wir noch wahrgenommen werden, dass wir verbunden sind, dass wir in einer Art von Antwortbeziehung zur Welt stehen. Das ist ja auch so eine Art von Kopräsenz, die sich im Alltag einschleicht. Einerseits bin ich hier und wir sitzen am Tisch und andererseits weiß ich, während ich meinen Rechner hier liegen habe, gehen E-Mails ein und Leute zeigen mir was, schicken mir was, weisen mich auf irgendwas hin. Also ganz viele Dinge passieren parallel und für die mag ich mich auch interessieren, genauso wie für das Gespräch, was ich gerade führe. Diese Art von paralleler Existenz hier im Raum und gleichzeitig aber auch woanders, das haben sich sehr viele Leute zu eigen gemacht. Jeanette Hofmann, Politikwissenschaftlerin, Direktorin des Alexander-von-Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Im Sommer 2013 erregt eine australische Internetkampagne weltweites Aufsehen. Die Website stopfabbing.net prangert ein Verhalten an, das seit einigen Jahren in den Industrieländern so verbreitet ist wie Nasebohren und von vielen als genauso anstößig empfunden wird. Das Wort Fabbing ist eine Neuschöpfung, zusammengesetzt aus Phone und to snub, was so viel bedeutet wie jemanden vor den Kopf stoßen. Das Problem besteht also darin, dass der Blick aufs Smartphone physisch anwesende Gesprächspartner verärgert. Die Kampagne entpuppt sich später als Werbeaktion eines Wörterbuchverlags. Doch das weltweite Echo zeigt, sie hat einen Nerv getroffen. Ich gucke gerne aufs Display, ich gucke aber auch sehr gerne denjenigen an, mit dem ich im Café sitze. Stefan Münker, Medienwissenschaftler und Publizist. Aber das Phänomen ist natürlich da und das hat ja auch gute Gründe, weil es ist so, dass wir, wenn wir im Café sitzen zu zweit, tatsächlich oft nicht nur zu zweit sind. Das ist ein Effekt dieser Vernetzung. Wir nehmen mit digitalen Mitteln Bekannte und Freunde mit, die wir nicht direkt neben uns haben. Und das ist aber nicht rein virtuell und die sind ja wirklich da. Das sind ja Formen von Realexistenz des Entfernten, die wir haben, durch diese Medien, die man nicht einfach wegstreifen kann und auch nicht sollte. Das sind schöne Effekte. Wenn man sie nicht übertreibt, wenn man dadurch nicht die Person gegenüber beleidigt oder vernachlässigt. Was wir auch übrigens wissen, dazu gibt es interessante Forschung, ist, dass zum Beispiel Augenkontakt auf Menschen eine unmittelbare, auch physische oder eine psychophysische Wirkung hat. Da gibt es eine interessante Studie, die sagt, Menschen, die in einem Park gerade jemand anderen in die Augen geguckt haben, das hat man systematisch so manipuliert, um das überprüfen zu können, fühlen sich hinterher mit der Welt verbundener und besser aufgehoben, getragener als Leute, die sozusagen durch den anderen hindurch oder an dem vorbeigesehen haben. Und was wir eben beobachten können, ist, dass Blickkontakt momentan direkt physischer Blickkontakt im Rückzug begriffen ist, weil wir ganz, ganz viel mit Bildschirmen und Oberflächen interagieren und kaum treten wir aus dem Haus oder in die Straßenbahn zum Beispiel oder im Zug, da gucken wir eben nicht andere Leute an, wir interagieren gar nicht mit denen, wir versuchen uns sofort systematisch von ihnen abzuschließen, indem wir Ohrhörer in die Ohren stopfen und den Blick senken auf die Bildschirme. Ich erlebe das als so eine Art Schildkrötenverhalten, man merkt das ja auch so, dass wenn man sich fragt, soll ich jetzt jemanden anrufen oder kurz eine E-Mail schreiben, dass es zunehmend das Letztere ist, was man tut, nämlich einen Auftrag per E-Mail zu erledigen, was einen darum bringt, Smalltalk zu machen, zu entschuldigen, dass man jetzt vielleicht stört, all diese Dinge. Also in vielen Bereichen bevorzugen wir inzwischen die asynchrone Kommunikation, jedenfalls unter den Jüngeren. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, dass der Blick aufs Smartphone auch eine gewisse Entlastung hat. Einerseits folgt man all dem, was Neues passiert, aber man muss auch nicht ständig jemanden angucken und Kommunikation betreiben, was ja unter Umständen auch wirklich anstrengend sein kann. Im Grunde leben wir in so einer Phase, an der uns manches so vorkommt wie, glaube ich, den Zeitgenossen zu Beginn der Telefonie. Das Telefon, das Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt war, kam in eine Welt, die voller magischer Erwartungen war. Die Techniken, die entwickelt wurden, haben Dinge in die Welt gesetzt, die man vorher nur im Bereich des Mythos und der Fantasie sich hätte vorstellen können. Plötzlich gab es ein technisches Gerät. Wenn man das in die Hand nahm, dann hat man Stimmen gehört von Menschen, die nicht da waren. Das ist vielen total mythisch und magisch vorgekommen. Das sind so Phasen, in denen stecken wir gerade wieder drin. Wir haben mit dem Internet, mit den Smartphones technische Möglichkeiten, die uns Dinge erlauben, die vorher im Bereich des Science-Fiction gewesen wären. Was wir aber genau damit machen, dass sich unsere Lebenssituation so verändern, das müssen wir durch viele Experimente mit diesen Techniken rauskriegen. Und da sind wir dabei. 150 Jahre Telekommunikation im Schnelldurchlauf. Erstens, eine nutzlose Erfindung. Am 26. Oktober 1861 präsentiert der deutsche Physiker Philipp Reis vor Mitgliedern des Physikalischen Vereins Frankfurt eine neuartige Apparatur. Als erste Menschen der Welt ist es ihm gelungen, ein funktionsfähiges Telefon zu bauen. Die Apparatur überträgt absolut verständlich den Satz: Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Die anwesenden Wissenschaftler nicken beifällig, weil sie dem Gerät auch die Übertragung sinnvollerer Sätze zutrauen. Das Telefon war eine Sensation, erklärt der Techniksoziologe Werner Rammert. Eine Sensation, die keiner haben wollte. Das Telefon hatte erst Schwierigkeiten. Das denkt man gar nicht, weil es ja heute jedermanns und jeder Fraus kleiner Begleiter in der Tasche ist und sich auch noch mal mit dem Smartphone verwandelt hat. Aber damals gab es gerade 1860, 70 rum, die Telegrafie sich verbreitete. Da konnte man von einem Ort zu einem anderen Ort punktuell Nachrichten ganz schnell verschicken, sodass in der Börse, in der Wirtschaft war das wichtig. Für die Kriegsführung, Militär war es auch super wichtig, schnell Nachrichten von einem Punkt zu anderem schicken. Und da hatte man die Idee, als dann Leute so etwas erfunden haben, dass man dann in ein Telefon reinspricht und man das hören kann, brauchen wir nicht, wir haben es ja schon. Das Besondere am Telefon hat man nicht so schnell erkannt. Auch wenn zunächst keiner so recht weiß, was sich mit diesem Gerät anfangen lässt. Erwogen wird zum Beispiel die Übertragung von Konzerten, machen sich die Amerikaner Alexander Graham Bell und Thomas Watson daran, das Konzept weiterzuentwickeln. Doch der Erfolg lässt auf sich warten. 1876 fragt der amerikanische Präsident Rutherford B. Hayes: Das ist eine erstaunliche Erfindung. Aber wer würde sie jemals benutzen wollen? I'm tired! I'm so weak! And I'm lonely! Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Ich will Sie hier im Biergarten mit einem großen Smartphone sitzen. Darf ich Sie ganz indiskret fragen, was Sie damit gerade machen? Ich lese Nachrichten auf Google News. Was ist gerade los in der Welt? Jens Keller wurde entlassen als Trainer von Schalke. Haben Sie auch schon E-Mails verschickt oder per Facebook kommuniziert gerade? Heute nur E-Mails gelesen und eine E-Mail verschickt. Wie wichtig ist Ihnen das Smartphone? Was wäre, wenn man Ihnen das wegnehmen würde? Oh, das wäre schlecht. Warum? Weil es doch ein Pausenfüller ist und die Pausen gut ausfüllt, ja. Wären die Pausen an sich nicht auch schön? Ja, grundsätzlich schon. Nur heutzutage überwiegt halt die Lust, mit dem iPhone zu spielen. Nutzen Sie es beruflich auch viel? Brauchen Sie es beruflich? Ja. In der Versicherungsbranche bin ich für einen Rechtsschutzversicherer tätig und mache da das Industriegeschäft. Und da kommunizieren Sie mit Kunden, mit Vertretern? Weniger mit Kunden, sondern vielmehr mit Maklern und da läuft die Kommunikation häufig über E-Mail. Gibt es irgendwas, was Sie nervt auch an all diesen schönen Möglichkeiten, die wir heute haben? Ja, das ist ein Stück weit die Erwartungshaltung, dass wenn ich nicht innerhalb von 1-2 Stunden antworte, sofort Nachfragen kommen, warum ich nicht antworte. Das war früher einfacher. Also Sie sind abends dann auch immer noch dran und kriegen E-Mails vom Chef, von Maklern und die müssen dann irgendwie am besten dann doch noch am selben Abend beantwortet werden. Wenn es wichtige und dringende Sachen gibt, dann schon, ja. Und die gibt es leider häufig. Statt Feierabend Dauerbereitschaft. Bei Volkswagen ist das seit 2011 passé. Dort gilt für die Mitarbeiter mit Firmensmartphone die Regelung, dass 30 Minuten nach Dienstschluss keine E-Mails mehr weitergeleitet werden. Andere Konzerne setzen da eher auf Eigenverantwortung. Wer abends arbeiten und E-Mails verschicken will, soll das tun können. Vielleicht hat er oder sie ja dafür früher das Büro verlassen, um die Kinder aus der Krippe abzuholen. Familie und Beruf gehen ohnehin leichter zusammen, wenn die Abteilungsleiterin auch auf dem Spielplatz ihre Mails checken kann. Das Problem mit E-Mails in der Arbeitswelt liegt also weniger in der Uhrzeit als in den E-Mails selbst. Was man, glaube ich, schon sehen kann, ist eine Überforderung durch Dauerkommunikation, gerade weil man Probleme nicht löst. Also die meisten haben inzwischen herausgefunden, dass der beste Art zu reagieren, wenn ich mich mit einer Sache nicht beschäftigen will, einfach eine Nachfrage ist. Also da sagt einer, mach mal was. Und dann denke ich, oh Mann, dafür bräuchte ich jetzt 2 Stunden. Und statt, dass ich es dann mache, schreibe ich dann eben zurück, kannst du mir nochmal genauere Informationen schicken. Und auf diese Weise sozusagen vermehren sich Aufgabenberge und außerdem natürlich Interaktionslawinen, ohne dass dabei substanziell etwas gewonnen wird. Nach einer Studie der amerikanischen Unternehmensberatung Bain verbringen Führungskräfte im Schnitt 4 Stunden pro Woche mit dem Schreiben und Beantworten überflüssiger E-Mails. Insgesamt erhalten Vorgesetzte heute 30.000 E-Mails pro Jahr. In den 70er Jahren mussten sie sich der Studie zufolge mit gerade mal 1.000 Anfragen und Mitteilungen befassen. Dieses Gefühl, dass man nie eine Sache auch mal abschließt, dass man auch mal ein Plateau erreicht hat, auf dem man ein bisschen feiern oder sich ausruhen kann, das macht Menschen auf Dauer, glaube ich, krank und tendenziell Burnout krank, dass man das Gefühl hat, man sitzt einem gleichmäßigen oder gleichförmigen, ununterbrochen Hereinprasseln an Aufgaben, an kommunikativen Aufforderungen, an Vernetzungsmöglichkeiten gegenüber, über die man überhaupt nicht mehr vernünftig den Überblick behalten kann. Das Problem ist ja auch, da wird immer gesagt von Zeitratgebern und anderen, ja, du musst eben entscheiden, was wirklich wichtig ist, systematisch überlegen, was deine Bedürfnisse sind, was die besten Möglichkeiten sind und so weiter. Da würde ich inzwischen fast anfügen, bla bla, weil das Problem ist, man kann es nicht mehr so leicht sagen, welches kommunikative Angebot, welche Anfrage sich in Kürze als wichtig erweist in sich verändernden Umfelden dann und auch in Anbetracht der Tatsache, dass sich unsere eigene Lebenssituation, auch unsere Bedürfnisse dauernd ändern. Es ist sicher beides. Zum einen ist es ein enormer Stress, weil man setzt sich ins Flugzeug, steigt 2 Stunden später irgendwo aus und die E-Mail-Box ist schon wieder vollgelaufen. Also das ist auch Stress, weil viel mehr kommuniziert wird, was früher vielleicht aufgespart worden wäre für die persönliche Begegnung am nächsten Tag oder sowas. Andererseits ist es natürlich auch so, dass durch E-Mail viele Formen der Kommunikation möglich geworden sind, die es so vorher im Rahmen des Briefs oder Telegramms gar nicht gegeben hat. Und das betrifft die Gruppenkommunikation. Es gibt ja sowas wie E-Mail-Listen, die man abonnieren kann, wo dann vielleicht 20, 500 oder auch 1000 Leute schreiben können und zuhören. Und da entstehen so kleine Mini-Öffentlichkeiten, wenn man will, Fachöffentlichkeiten, die sich austauschen, dadurch, dass einer an alle schreibt. Das ist eine Form der Kommunikation, die es in dieser Art vorher überhaupt nicht gegeben hat und die sehr viele Bereiche grundlegend verändert hat. Vor Jahren gab es bei Siemens mal immer wieder den Spruch, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Michael Noll, Siemens AG. Die sozialen Medien, insbesondere die internen, versetzen uns jetzt natürlich in eine Lage, genau das umzusetzen in Realität. Also wir nutzen durch diese Medien das Wissen der vielen, um Innovation herauszuholen, um Wissen, was an Stellen versteckt ist bei Siemens, die andere vielleicht überhaupt nicht kennen, an die Oberfläche zu befördern. Es gab mal für eine Lieferung von Zügen in einem Monsungebiet die Anforderung, dass die in Monsunzeiten durchaus unter Wasser stehen. So. Und die Ingenieure, die mit dem Problem konfrontiert waren, haben die Lösung gefunden von jemandem, der Turbinen herstellt, die unter Wasser arbeiten müssen. Also sich bewegende Teile unter Wasser, die geschmiert werden müssen. Im Grunde genommen 2 Parteien innerhalb unseres Unternehmens, die ohne eine solche Plattform nur mit unverhältnismäßigem Aufwand, wenn überhaupt, zusammengekommen wären. Das ist ja eines der großen Paradoxien unserer Zeit oder der großen Rätsel geradezu, dass diese Dinge uns ja wirklich helfen, Zeit zu sparen. Das steht außer allem Zweifel. Also eine E-Mail geht schneller als ein Brief und ich kann mir viel, viel schneller Informationen besorgen mittels dieser Technologien, als ich das vorher gekonnt hätte. Die große Frage ist jetzt, wo geht diese Zeit eigentlich hin? Weil je schneller die Techniken werden, logischerweise umso mehr Zeit, freie Zeitressourcen müssten wir haben. Aber de facto ist es eben umgekehrt. Je schneller die Techniken werden, umso weniger Zeit haben wir. Und ich glaube, die Antwort ist ziemlich offensichtlich. Also mit jeder neuen Technologie steigt nicht nur das Tempo, mit dem wir Aufgaben erledigen können, sondern es weitet sich auch der Horizont dessen, was man legitimerweise von uns verlangen kann und was wir selber legitimerweise von der Welt erwarten. 150 Jahre Telekommunikation im Schnelldurchlauf. Zweitens, hallo? Ein langsamer Aufstieg. Das Telefon verbreitet sich in Europa nur zögerlich. Im Jahr 1884, also über 20 Jahre nach seiner Erfindung, gibt es in Deutschland nicht mehr als 15.000 Anschlüsse. In Großbritannien sind es gerade einmal 11.000. Das hat nicht nur mit den Kosten zu tun. Denn auch wenn die Technik bereit ist, die Gesellschaft ist es noch nicht. Die Klassengesellschaft, um genau zu sein. Die Durchsetzung dieses Geräts war sehr stark damit verbunden, dass in der Gesellschaft eine bestimmte Kommunikationskultur in Wirtschaft oder im Alltag herrschte. Also Klassengesellschaften wie England damals haben kein Interesse gehabt, das zu benutzen, weil man in dieser klassenorientierten Gesellschaft nicht wollte, dass ein Fremder, einer aus der anderen Schicht, direkt intim einem ins Ohr spricht. Deswegen waren diese Telefone in der englischen Gesellschaft am Anfang ein Prestigeobjekt. Man hatte es, aber man benutzte es nicht. Am schnellsten breitet sich das Telefon in den USA aus, einem Land ohne Adel und Standesdünkel. Dort werde das Telefon auch viel dringender gebraucht, befindet der Chefingenieur der britischen Post, Sir William Preece. Schließlich gäbe es in Großbritannien bereits Boten und Laufburschen im Überfluss. Die Abwesenheit von Dienstboten nötige Amerika praktisch dazu, Kommunikationstechnik zu verwenden. Und so gibt es zu Beginn der 1920er Jahre allein in New York so viele Anschlüsse wie in ganz Großbritannien. In Deutschland ist erst 1973 der Punkt erreicht, an dem mehr als 50% aller Haushalte ein Gerät besitzen. Da ist der Erfinder Philipp Reis schon fast 100 Jahre tot. Hi, ich bin die Tündi, ich bin 17 Jahre alt und ich benutze mein Smartphone vor allem, um mit Leuten Kontakt zu halten und mit Freunden zu schreiben, die ich nicht so oft sehen kann. Ich bin die Theresa, ich bin 16 Jahre alt, gehe in die 10. Klasse und ich habe auf meinem Handy WhatsApp, aber Facebook oder so benutze ich eigentlich nicht. Hallo, ich bin die Isra, bin 17 Jahre alt, gehe in die 10. Klasse und ich nutze eigentlich mein Handy ziemlich oft zum Schreiben oder mit Leuten einfach in Kontakt zu bleiben oder Nachrichten zu lesen, also im Internet surfen, ja. Ich bin gerade in meiner Klassengruppe von der Schule und sehe gerade, dass heute während der 7. Stunde ein paar Bilder gepostet wurden von Leuten im Unterricht. Sind ein paar ganz lustige dabei. Sonst wird eigentlich vor allem nach Hausaufgaben gefragt und die Leute gehen sich gegenseitig auf die Nerven, weil sie irgendwas nicht verstanden haben. Soll ich irgendwas vorlesen? Was sollen wir in Englisch machen? Comment schreiben. Worüber? Sarah, fang an, in die Gruppe zu schreiben. Wir brauchen dich. Ja, bitte. Nee, danke. Sag's uns einfach. Leute, schreibt euch doch mal die Hausaufgaben auf. Erstmal geht's um ganz banale Alltagsdinge, so würden wir es Erwachsene vielleicht bezeichnen. Es geht aber vor allem darum, erstens sich zugehörig zu fühlen zum Freundeskreis. Das ist ganz wichtig, sich mit ihnen verbunden zu fühlen. Ulrike Wagner, Direktorin des JFF-Instituts für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, forscht zum Thema Jugend und neue Medien. Bei mir war es früher so, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, musste ich sofort ans Telefon und mit meiner besten Freundin reden. Und dann hat meine Mutter gesagt, na, mit der triffst du dich eh schon den ganzen Tag in der Schule, was soll denn das? Und diese Motive haben sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Jetzt sind es halt die digitalen Online-Medien, die dafür gerne herangezogen werden. Ja, ich glaube, das wird von alten Leuten oder generell von anderen Leuten oft ein bisschen überbewertet. Also dieses Bild, dass alle nur da sitzen und irgendein unnützes Zeug schreiben. Ich meine, klar, zum Teil ist es so, aber viel, was man schreibt, ist halt auch einfach gerade wichtig und man muss gerade wirklich irgendwas ausmachen. Aber ich glaube schon, dass da zu viel Zeit da verbracht wird. Die Zeit vergeht viel schneller, wenn man schreibt und wenn man irgendwie diskutiert, und man kommt auch viel weniger schnell zum Punkt. Also es dauert alles viel länger, alle diskutieren länger rum, und ich bin auch noch ein großer Fan vom Telefonieren, was viele nicht mehr so gerne machen. Ich glaube, man darf die Sache einfach gar nicht so wahnsinnig ernst nehmen, weil es ist halt einfach nur eine Form der Kommunikation. Man schreibt halt mal was oder vielleicht ist man mal auf Facebook oder so, aber es ist jetzt auch nicht so, dass unser ganzes Leben da drin stattfindet. Und ich hatte bis vor 2 Jahren auch noch kein Smartphone. Da war es dann schon teilweise so, dass ich da saß und mir die anderen Leute angeguckt habe, wie sie an den Handys gehangen sind, und dachte, ja, so will ich eigentlich nicht enden. Als ich damals in die Netzwerke geguckt habe, sind vor allem in diesen Online-Gästebucheinträgen, also wo dann die ganze Jahrgangsstufe mitlesen konnte, unglaubliche Freundschaftsinszenierungen zu sehen gewesen. Martin Vogt, Linguist. Er forscht für seine Promotion Mädchenfreundschaften unter dem Einfluss von sozialen Medien. Überall stand dann: Schatz, ich liebe dich, allerbeste Freundin für immer, ich will dich nie wieder verlieren. Also unglaubliche Emotionalisierungen einer Mädchenfreundschaft, die für meine Begriffe ziemlich neu war. Also ich kannte aus meiner Schulzeit diese hohen Emotionalität und dieses Ausreizen dessen, was die Sprache ermöglicht, habe ich damals nirgendwo feststellen können. Eindrucksvoll sind eben die Bilder. Also man sieht sehr enge und intime Gesten zwischen besten Freundinnen, die ihre Fotos online präsentieren, Wange an Wange, Kussbilder, Händchen halten, überall sind Herzen, und auf den Profilfotos zu zweit steht dann auch ganz oft: Ich liebe dich und für immer zusammen. Also wir waren früher nicht so wirklich eine Liebesbeziehung auf Facebook, wir waren eher Schwestern, dann haben wir irgendwie auch ganz viele Bilder zusammen gemacht und hochgeladen und sowas. Also auch wenn es eigentlich gar keinen Grund gäbe, um Herzchen zu schicken, verschickt man trotzdem Herzchen. Es hat so ein bisschen seinen Wert verloren. Und dann wird auch immer so: Hey Süße, Schätzchen, also so angesprochen dann oder angeschrieben. Für eine ganze Generation wird auf einmal dieses Thema Freundschaft so dermaßen ins Zentrum gerückt. Vor 2005 war die Inszenierung von Freundschaft noch nicht so vielfältig. Also da gab es den Pausenhof, da gab es das Klassenzimmer, und darüber hinaus war nicht klar, wer da jetzt mit wem wie sehr befreundet ist. Aber in dem Augenblick, wo das alles so fixiert ist und eine ganze Jahrgangsstufe das nachvollziehen kann, wird klar, wer ist die Sandkastenfreundin, wer ist die beste Freundin in der Schule, wer ist die allerbeste Freundin, wer ist die allerbeste Freundin für immer, wer ist die allerbeste Freundin für immer und ewig. Also da wird ein unglaubliches Ranking in Freundesbeziehungen installiert und täglich muss wieder neu ausgelotet werden: Wie beliebt bin ich? Bin ich hübsch? Habe ich eine allerbeste Freundin? Und dieses Bewusstsein für Freundschaft ist neu und so emotionalisiert durch diese Abbildung in den Online-Netzwerken. Also ich finde die Smileys, also ich mache das jetzt nicht so übertrieben, aber mit Smileys kann man manchmal Emotionen ganz gut darstellen, weil das pure Geschriebene ist oft irgendwie so, klingt dann so hart. Wenn man dann noch ein Herzchen dahinter setzt, dann kriegt das sowas: Ich meine es nicht so ernst. Ja, was mir aufgefallen ist, was oft so ist, wenn man halt irgendwelche praktischen Sachen schreibt oder generell irgendwas und dann ganz normale Sätze schreibt, wie man es halt so machen würde, dass es dann schon bei vielen Mädchen oft so da zurückkommt: Bist du sauer? Das passiert mir schon oft. Bist du sauer? Nee, wieso? Ich weiß nicht, aber das klingt so unfreundlich. Ach so, tut mir leid, ich habe das Smiley vergessen. So ungefähr. Also das ist bei Jungs weniger, aber bei Mädchen kommt es oft vor. Wenn man so den Text anguckt, auf einer semiotisch-ikonischen Ebene sieht man bestimmte Merkmale, zum Beispiel das Zeichen X3, das symbolisiert so ein liegendes Herz. Oder das kleine Zeichen 3 ist ebenfalls so ein Herzsymbol. Das kann intensiviert werden, wenn man da noch so ein 3 als Herzbogen dran liegt. Und wenn ich das jetzt Erwachsenen zeige, so ein Gästebucheintrag oder so ein Kommentar, wo solche Zeichen vorkommen, dann ist das erstmal nicht zu verstehen. Aber die Mädchen selber, die benutzen das so oft, dass sie das schon intuitiv mittippen. Besondere Jugendsprachen haben sich immer ausgebildet mit spezifischen Jugendkulturen. Die waren immer auch schon mit Medien verknüpft. Wenn man zum Beispiel an Fangemeinden denkt, wie die sogenannten Trekkies oder Star Wars oder ähnliches, die bilden ihre eigenen Sprachen, ihre eigenen Fankulturen aus. Besonders kann man das nochmal beobachten im Gaming-Bereich, im Spielebereich, wo sogenannte Computerspiele-Clans ja nochmal auch miteinander kommunizieren, ohne dass wirklich ein Außenstehender ein Wort verstehen würde. Aber auch bei Facebook und den sozialen Netzwerkdiensten halten auch Sprachgewohnheiten Einzug, der für Erwachsene erstmal nicht so ganz leicht nachzuvollziehen ist. Also wir sind in so einer Übergangsphase, wo vor allen Dingen Kinder und Jugendliche dabei sind, den digitalen Medien so ihren Ort in ihrem Leben zu geben, dass sie durchaus auch kritisch diesen Medien gegenüberstehen, auch über sich selbst reflektieren, was das mit ihnen macht. Oder wie die amerikanische Internetforscherin Sherry Turkle herausgefunden hat, dass Kinder häufig ihre Eltern kritisieren, wenn die zum Beispiel beim Abendessen sich mit ihrem Handy beschäftigen und mit Leuten kommunizieren, die weit weg sind und sich nicht ihren Kindern zuwenden. Das finde ich spannend, dass quasi das Regulativ von der jungen Generation kommt, der man unterstellt, dass sie ganz den Medien verfallen ist. Yeah, it's pretty cool. Es gibt auch ein Spiel, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber zum Beispiel, wenn man jetzt mit Freunden in eine Bar geht oder ins Restaurant, dass dann alle ihre Handys aufeinander stapeln und der Erste, der dann sein Handy zückt, weil er irgendwie eine Nachricht bekommen hat, der muss dann die ganzen Kosten tragen, also dann alles bezahlen. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich glaube, dann reißt man sich zusammen. Telekommunikation im Schnelldurchlauf. Drittens, hallo? Das Mobiltelefon. Mobil telefonieren. Das ist in der Bundesrepublik schon im Jahr 1958 möglich. Vorausgesetzt, man sitzt im Auto und hat ein 14 Kilo schweres Empfangsteil im Kofferraum liegen. Nettopreis für ein typisches Modell knapp 5000 D-Mark. In den 80er Jahren mit der Einführung des C-Netzes werden Telefone auch tragbar. Zumindest für kräftigere Benutzer. Denn die Geräte sind noch groß und schwer wie Werkzeugkisten. Der Boom des Mobilfunks beginnt in Deutschland erst 1992. Mit dem Start der digitalen D-Netze. Die Anschlüsse werden schnell mehr und die Telefone kleiner und kleiner. In der Bahn oder auf der Straße gar, dass die Leute reden laut, weil sie ihren Knopf im Ohr haben. Und das ist irritierend erstmal. Man hat das, früher waren es immer Menschen, die so leicht gestört waren, die so redeten. Und jetzt muss man sehen, das sind dann Geschäftsleute oder irgendwelche Frauen oder Männer, die Kontakt halten wollen mit jemand anders. Also ich habe auch Arbeiten mal schreiben lassen, im Bus oder U-Bahn Leute zu beobachten, die sowas tun. Und die geben durch Gesten bekannt, dass sie nicht verrückt sind. Das konnten wir also beobachten. Wir machen auch mit Videokamera Auflösung, dass sie einfach so mit dem Finger mal so hochgehen, ans Ohr tappen, sodass alle Leute, die dann so unauffällig ja so gucken, aha, die haben Knopf im Ohr und reden nicht so besoffen oder irritiert, vereinsamt. Heute besitzen 9 von 10 Bundesbürgern ein Handy oder Smartphone. Die Zahl der Festnetzanschlüsse ist seit Jahren rückläufig. Noch nie hatten die Menschen so viel Gelegenheit zum Telefonieren wie heute. Dennoch machen sie davon nicht mehr Gebrauch, sondern weniger. Während die Zahl der E-Mails und Textnachrichten steigt, verbringen die Deutschen von Jahr zu Jahr weniger Zeit mit Telefonieren. Entschuldigung, darf ich kurz stören? Ich mache eine Sendung über Kommunikation. Und ich sehe gerade, Sie sitzen hier nebeneinander auf der Parkbank und tippen beide auf Ihren Smartphones herum. Darf ich fragen, was Sie gerade machen? Ja, wir müssen beide noch Leuten zurückschreiben und haben jetzt halt hier die Zeit genutzt dafür. Genau. Ist ja schon ein lustiges Bild, das Sie ja, beide klar. Hier abgeben. Sie sitzen nebeneinander, starren auf Ihre Smartphones. Ist aber normalerweise bei uns nicht so. Eigentlich achten wir darauf ohne Smartphone. Manchmal ja, sind es doch mehr Nachrichten, die dann beantwortet werden. Er muss was Wichtiges beantworten und ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Wie intensiv nutzen Sie Ihre Geräte sonst so den Tag über? Unterschiedlich, kommt ganz drauf an. Wie wichtig sind die Ihnen? Ja, dadurch, dass wir normalerweise eine Fernbeziehung führen, schon wichtig. Ah, okay. Ja. Das heißt, es ist eigentlich jetzt ein rarer Moment, dass Sie Zeit miteinander verbringen. Doch, wir haben also normalerweise, wir haben uns jetzt halt schon länger, aber meine Freundin ist jetzt länger auf Besuch hier. Fernbeziehung geht ja gar nicht ohne Kommunikation, genau. Ohne Telekommunikation. Und dafür braucht man dann schon wieder Smartphone und auch den Computer. Was nutzen Sie dann alles? Also skypen Sie viel oder wie kommunizieren Sie so, wenn Sie getrennt sind? Vor allem telefonieren, ja. Dadurch, dass wir beide eine Flatrate haben. Hin und wieder dann auch skypen und natürlich viel WhatsApp oder Facebook. Haben Sie denn das Gefühl dadurch, dass Sie jeweils vom anderen so mitkriegen, was er bzw. Sie in der Zeit erlebt, in der Sie nicht zusammen sind? Ja, schon. Denke ich auch, ja. Also Ihre Beziehung ist besser durch Telekommunikation? Ja, auf jeden Fall. Ja, das würde ich auch unterstützen, dass Fernbeziehungen zumindest über eine bestimmte Zeit hinweg nicht so gut aufrechterhalten werden könnten, wenn es nicht die Möglichkeit zum Skypen zum Beispiel gäbe. Andererseits denke ich, dass dauerhafte Beziehungen nur online wahrscheinlich nicht funktionieren. Christina Schachtner, Medienwissenschaftlerin, Erforscherin von Online-Beziehungen, hat in einer internationalen Studie untersucht, wie Freunde und Verliebte übers Netz kommunizieren. Ein junger Mann aus Wien erzählt, er hat eine Beziehung, also eine Liebesbeziehung zu einer Frau in einem anderen Land. Und auf Twitter postet er ständig seine Statusmeldungen. Also Statusmeldungen, da informiert man so ganz kurz, wo man gerade ist, wie man sich fühlt, ja, was um einen herum passiert. Und er sagt, ja, und dann kann meine Freundin den ganzen Tag, kriegt sie mit, was ich mache und wie es mir geht. Das ist eine Art Zusammenleben, hat er gesagt. Und am Abend dann brauche ich das gar nicht mehr alles erzählen, dann weiß sie schon Bescheid und sie kann gleich drauf eingehen. Eine Befürchtung ist natürlich auch, dass der andere mehrere Beziehungen parallel hat. Und dann stellt sich immer so die Frage, was bedeuten dann eigentlich diese virtuellen Beziehungen? Also das ist eine sehr grundsätzliche Frage über das Verhältnis von Virtualität und Realität. Ist das eine Gefahr für eine reale Beziehung oder ist es eben etwas, was nicht so ernst zu nehmen ist? Ich würde sagen, es ist schon ernst zu nehmen. Also auch die sogenannte virtuelle Welt ist eine Welt, die ernst genommen wird von denen, die dort kommunizieren und agieren. In einer Umfrage der Dating-Plattform Parship erklärte knapp ein Fünftel der Befragten, die letzte Beziehung per E-Mail, Chat oder soziale Netzwerke beendet zu haben. Immerhin gut die Hälfte entschied sich noch für ein persönliches Gespräch. Doch Umfragen unter Jugendlichen deuten darauf hin, dass hier ein kultureller Wandel einsetzt. Schlussmachen via Textnachricht gilt bei vielen als gesellschaftlich akzeptabel. Manche haben auch kein Problem damit, den Partner abzuservieren, indem sie ihren Beziehungsstatus bei Facebook auf Single ändern. Von einer wirklichen Trennung kann in Zeiten sozialer Netzwerke allerdings oft keine Rede sein. Die junge amerikanische Autorin Maureen O'Connor schreibt im New York Magazine: Es soll einmal eine Zeit gegeben haben, als Ex-Freunde in Texas lebten und man ihnen dadurch aus dem Weg gehen konnte, dass man nach Tennessee zog. Und dann zählt sie auf, was einem heute alles bleibt. Da gibt es den Ex, der alles, was man postet, mit einem Gefällt mir markiert. Es gibt den Ex, der in automatischen Geburtstagserinnerungen auftaucht. Der Ex, der in deiner Trefferliste bei einer Datingbörse erscheint. Der Ex, dessen neue Freundin dir eine Freundschaftsanfrage schickt. Was wir aber zum Beispiel da auch mal mitbekommen haben in unserer Untersuchung, dass sich dann die Partner, die enttäuscht wurden vor allen Dingen, sich das Passwort merken von der ehemaligen Freundin und dann weiterhin an ihrem Leben partizipieren. Also ein Netzakteur sagte uns, ja, dann kannst du einfach teilhaben an diesem Leben, aus dem du eigentlich ausgeschlossen bist. Und dann hat er noch dazu gefügt, das ist voll Stasi, das ist Wahnsinn. 150 Jahre Telekommunikation im Schnelldurchlauf. Viertens. Hallo? E-Mail und der ganze Rest. Im August 1984, als die meisten Menschen das Faxgerät noch für eine außerordentlich moderne Erfindung halten, bricht der Informatiker Michael Rothert in Karlsruhe in ein neues Kommunikationszeitalter auf. Für seine Universität richtet er den Anschluss an das Internet ein, das damals noch CSNet heißt. So wird Michael Rother zum ersten Empfänger einer E-Mail in Deutschland. Meine Adresse war zum Beispiel ganz einfach rother@germany. Unter dem Rechnernamen Germany war der Rechner, den ich aufgesetzt hatte, weltweit bekannt. Und wer mir was schicken wollte, konnte an rother@germany schreiben. Super Adresse. Heute werden Schätzungen zufolge jedes Jahr weltweit über 100 Milliarden E-Mails verschickt. Davon sind allerdings 75% Spam, also Werbung und Bauernfängerei. You ain't fooling me, how's that? Take two. Thank you. Hell we baby, when you hold me tight, you make me think everything is alright. But you ain't fooling me. Oh no, you ain't fooling me, baby. You ain't fooling me, but I like the way you try. Im Jahr 1713 erscheint in der Wochenzeitschrift Der Vernünftler der erste Leserbrief der deutschen Pressegeschichte. Es ist ein Leserinnenbrief. Die Reaktion auf einen chauvinistischen Kommentar des Herausgebers Johann Matteson. Jahrhundertelang bleiben Leserbriefe die einzige Möglichkeit für den einfachen Bürger, sich in der Öffentlichkeit zu Wort zu melden. Gelesen wird nur, wer den Auswahlprozess einer Redaktion erfolgreich durchlaufen hat. Dass es auch anders gehen könnte, davon träumte etwa Bertolt Brecht in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, nach dem Aufkommen des Radios. Er malte sich ein ungeheures Kanalsystem aus, das den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen machen könnte. Technisch war das Radio mit diesen Ansprüchen überfordert. Doch mit dem Internet ist das ungeheure Kanalsystem Realität geworden. Wir beobachten gerade jetzt wieder in den öffentlichen Debatten einige ja sehr unschöne Phänomene, wo sich also Menschen zu Themen äußern, zu denen sie im Zweifelsfall nichts Sinnvolles beitragen und das auf eine Weise tun, die dann verletzend ist. Das geht unter anderem so weit, dass Menschen bedroht werden, dass sogar einige Frauen in den USA, die sich öffentlich feministisch engagiert haben, zeitweise unter Bedrohung standen und ihre Häuser verlassen mussten. Da sind also ja Diskurse, die ich jetzt nicht mehr politisch nennen möchte, die da teilweise völlig aus dem Ruder laufen. Linus Neumann, Diplompsychologe, Netzwerkspezialist und einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs. Er erforscht die sogenannten Trolle, Menschen, die nichts lieber tun, als die digitale Kommunikation mit ihren destruktiven Kommentaren zu verstopfen. Ja, der Begriff des Trolls hat sich in letzter Zeit sehr verschoben. Ich hänge da eher so einer alten, nostalgischen Definition an. Also jemand, der schafft, einen Diskussionspartner dazu zu bringen, sich selbst zu diskreditieren. Die schönste Beschreibung, die ich dafür jemals gelesen habe, war: Ein Troll gibt dem anderen so lange Seil, bis er genug hat, um sich daran selber zu erhängen. Im September 2014 erscheint in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Artikel unter der Überschrift »Ich bin der Troll«. Es ist das Porträt eines Mannes namens Uwe Ostertag, der jeden Tag angeblich bis zu 200 Leserkommentare ins Netz stellt. Zu allen Themen außer Sport vertritt er eine Meinung. Gebt den Hartz-IV-Empfängern weniger Geld, dann hat sich auch das Drogenproblem bei Jugendlichen gelöst. Uwe Ostertag ist Mitte 50, ehemaliger Grenzoffizier der DDR. Später war er Schlosser. Seit 15 Jahren ist er Frührentner. Die Hüfte ist künstlich, das Kreuz kaputt. Die Flüchtlinge in Kreuzberg drohen mit Selbstmord. Ich betone, sie drohen. Um es zu tätigen, sind sie zu feige. Die FAZ zitiert Uwe Ostertag mit den Worten: Provozieren, das ist wie ein Orgasmus. Wenn sich jemand aufregt, ist das mein Ejakulat. Eine erste große Untersuchung zum Thema Trolle stammt von drei kanadischen Wissenschaftlern, die sie im Fachmagazin Personality and Individual Differences veröffentlicht haben. Demnach weisen Trolle einige typische Persönlichkeitsmerkmale auf. Darunter Narzissmus, Psychopathie und Machiavellismus. Also die Eigenschaft, persönliche Machtinteressen über die des Gemeinwohls zu stellen. Das Fazit der Psychologen: Trolle lieben das Trollen, nicht die Debatte. Es ist natürlich ein großes Ziel und auch sehr wichtig, dass alle Menschen sich in Debatten einbringen können und dass Diskurse breit geführt werden in der Gesellschaft. Niemand hat gesagt, das würde leicht oder das würde besonders schön. Und das sehen wir natürlich auch heute. Die Menschen bringen sich mit ihren Meinungen in die Debatte ein und es ist durchaus häufig der Fall, dass diese Meinungen die Debatte nicht weiterbringen und es ist häufig der Fall, dass diese Meinungen nicht zielführend sind, nicht schön sind und dass wahrscheinlich die Welt ein besserer Ort gewesen wäre, wenn diese Meinung nicht kundgetan worden wäre. Die Welt würde aber ein schlechterer Ort werden, dauerhaft, wenn die Menschen diese Möglichkeit nicht mehr hätten. Und wenn man sich die Dinge über eine längere Zeit anschaut, dann haben ja diese Diskurse auch in der Regel positive Ergebnisse. Aber sie sind zwischenzeitlich ja eine schmutzige Angelegenheit, ja. Eine Studie des amerikanischen Meinungsforschungsinstituts Pew Research vom August 2014 kommt zu dem Ergebnis, Menschen, deren Auffassung zu einem Thema von der geführten Mehrheitsmeinung abweicht, sind in der Regel weniger bereit, ihre Meinung im Netz kundzutun. Die Studie trägt den Titel »Soziale Medien und die Schweigespirale« und sie beschreibt einen Mechanismus, den man schon von anderen Medien kennt. Menschen mit weniger populären Meinungen denken oft fälschlicherweise, sie stünden mit ihren Ansichten allein da. Die gesellschaftliche Hoffnung, dass sich Minderheiten im Internet leichter artikulieren können, hat sich dieser Studie zufolge also nicht erfüllt. Da, wo man sehen kann, dass Partizipation eindeutig zugenommen hat, ist auf der internationalen Ebene. Da ist der Organisationsgrad von gesellschaftlichen Gruppen und vor allen Dingen auch von Experten massiv zugenommen und damit wird auch die Rechenschaftspflichtigkeit internationaler Politik ganz deutlich erhöht. Auf der nationalen Ebene würde ich sagen, in gewisser Hinsicht die Rechenschaftspflichtigkeit, aber im Sinne von aktiver Partizipation glaube ich, dass immer noch viel gerufen, aber wenig gehört wird. Das sehen Sie mit den Petitionen an dem Bundestag, dass wir dadurch, dass wir über Internetplattformen Petitionen stellen können, gibt es plötzlich einfach viel, viel mehr und der Bundestag muss sich mit diesen Petitionen beschäftigen und das hat auf jeden Fall insofern schon etwas geändert, als mehr gehört wird. Es wird nicht unbedingt mehr und anders entschieden, weil das die Entscheidungsebene ja nicht betrifft, aber es betrifft das Gehör und ich glaube, dass die Politik auf eine ganz andere Art und Weise mitbekommt, was die Bürger bewegen. Es ist ja auch kein Zufall, dass Organisationen wie ATTAC aufkommen mit diesen neuen medialen Möglichkeiten. Alle Studien, von denen ich weiß, besagen, dass der Anteil derer, die bereit sind, sich in der Politik aktiv zu engagieren, recht stabil geblieben ist, nämlich bei so etwa 10% liegt. Das heißt, das Internet hat daran nicht grundlegend was geändert bislang. Aber natürlich muss man auch sehen, dass wir es jetzt immer noch unter den politisch Aktiven mit einer Generation zu tun haben, die das Internet als Erwachsene kennengelernt haben und nicht als Jugendliche. Wir können noch nicht so richtig sehen, ob unter denen, die jetzt jung sind und junge Erwachsene sind, ob sich da vielleicht grundlegend was ändert. Außer Frage steht, dass sich die Kommunikation weiter verändern wird. Das Smartphone, das man umständlich aus der Tasche holen muss und dabei womöglich Tischnachbarn verärgert, gilt unter Trendforschern nur als Übergangslösung. Armbanduhren und Datensichtbrillen, mit denen der Blick ins Netz diskreter wird, sind bereits auf dem Markt. In der Zukunft könnten Chips und Funkmodule in die Kleidung eingenäht sein oder sogar unter unserer Haut implantiert werden. Nicht einmal Telepathie scheint undenkbar. Einem internationalen Wissenschaftlerteam ist es bereits gelungen, via Hirnstrommessungen Gedanken zwischen Indien und Frankreich zu übermitteln. Die Probanden sollten dabei an einfache Botschaften wie Hallo und Tschüss denken. Ins Gehirn der Empfänger gelangten die Nachrichten über Lichtblitze am Rande ihres Sichtfeldes. Es hat funktioniert. In Zukunft werde es zu einer immer wichtigeren Herausforderung, auch einmal auf Kommunikation verzichten zu können, sagt der Soziologe Hartmut Rosa. Er lässt sein E-Mail-Postfach schon mal tage- oder wochenweise links liegen. Natürlich, ich verpasse viele Sachen auch, die für mich interessant gewesen wären. Also es gab wirklich Sachen, über die ich mich geärgert hatte. Eine Einladung nach Paris, wo ich 4 Wochen für einen einzigen Vortrag mich hätte aufhalten können, habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Und irgendwann war das dann abgelaufen, um nur dieses eine Beispiel zu nennen. Aber ich glaube, wir werden was verpassen. Ich versuche mir nicht einzureden, du verpasst schon nichts, sondern ich weiß, ich werde damit ein paar Sachen verpassen, aber ich gewinne auch was, nämlich zum Beispiel Zeit, um an meinem Buch zu arbeiten oder eben auch mal wirklich Zeit für Freunde oder Bekannte oder Familie, die man sonst einfach nicht hat. Nur beamen wäre schöner. Wie sich unser Kommunikationsverhalten über die vergangenen 150 Jahre verändert hat. Feature von Oliver Buschek. Mit Hartmut Rosa, Jeanette Hofmann, Stefan Münker, Michael Noll, Ulrike Wagner, Christina Schachtner, Martin Vogt, Werner Rammert, Linus Neumann und vielen anderen. Es sprachen Mareike Hein, Larissa Emmy Breitbach und Frank Meyer. Regie Hanna Georgi. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Redaktion Tina Klopp.